er trägt die schwarze Fahne dort durch Schleswig und Holsteiner Land. Das sind die Bauern, das ist Klaus Hein, der trägt sie in der Hand. Sie pfändeten ihnen die Höfe weg, da bombten sie die Behörden entzwei. Im Jahr 28 erhoben sie sich gegen Zinsdruck und Ausbeuterei. Hervor, Leute, hervor, die schwarze Fahne empor. Denn überall, wo das Unrecht herrscht, geht die schwarze Fahne empor. Hervor, Leute, hervor, die schwarze Fahne empor. Denn überall, wo das Unrecht herrscht, geht die schwarze Fahne empor. Wer trägt die schwarze Fahne dort durch das Westfalenland? Das ist der Kumpel von der Ruhr, der trägt sie in der Hand. Sie schlossen ihnen die Zechen zu, das war das letzte Mal. Im Jahr 66 erhoben sie sich gegen Bonn und das Kapital. Hervor, Leute, hervor, die schwarze Fahne empor. Denn überall, wo das Unrecht herrscht, geht die schwarze Fahne empor. Hervor, Leute, hervor, die schwarze Fahne empor. Denn überall, wo das Unrecht herrscht, geht die schwarze Fahne empor. Wer trägt die deutsche Fahne heut durch die gespaltene Nation? Wer sprengt die Ketten, wer haut da rein und kämpft für die Revolution? Bist du dabei, bin ich dabei, heut oder morgen schon? Wann stürzt im Lande die Fremdherrschaft vor der deutschen Revolution? Hervor, Leute, hervor, die deutsche Fahne empor. Wann stürzt im Lande die Fremdherrschaft vor der deutschen Revolution? Hervor, Leute, hervor, die deutsche Fahne empor. Wann stürzt im Lande die Fremdherrschaft vor der deutschen Revolution?